So schmierte der Tommy ab und so trudelte er dann in den Bach. Die Maschinen werden zu neuem Feinflug klargemacht.